als die bei den Wahlen im Mai 18 Abgeordneten zu Tirol geschickt haben, war das ein Schock. Insbesondere für die aufgeklärte bürgerliche europäische Öffentlichkeit, vor allem der Guardian und auch die entsprechenden Medien in anderen europäischen Ländern schlugen Alarm, Griechenland wird faschistisch. Wie konnte das passieren in einem Land, das die Demokratie erfunden hat und das der restlichen Zivilisation ist? Erst dann, eindeutig zu spät, hat man angefangen darüber nachzudenken, also über die politischen Folgen der Krise und der europäischen Krisenpolitik nachzudenken. Denn erst dann ist es der internationalen Öffentlichkeit, internationalen Beobachter klar geworden, dass die europäische Krisenpolitik mit ihren Sparmaßnahmen und Fiskalmaßnahmen die politische, soziale und gesellschaftliche Landschaft eines Mitgliedstaates verändert hatte. Seit Mai 2012 gehört eben eine eindeutig Neonazi-Partei zu dieser Landschaft. Es ist daher richtig, sich die Frage zu stellen, ob es Krise ist oder Krisenpolitik ist, die die Faschisierung der griechischen Gesellschaft hervorgebracht hat. Ganz kurz zur allgemeinen Situation. Wir reden hier von einer Wirtschaft und von einer Gesellschaft, die sich am Rande des Zusammenbruchs befinden. Eine Arbeitslosenquote, die im Dezember 26,8% betrug, im Januar, in einem Jahr war das um 10% gestiegen. Bei Jugendlichen unter 25 Jahren liegt sie gerade bei 55%. Wir reden ja von einem Einkommen der Mitgliedschaft, das sich so gut wie halbiert hat im letzten Jahr und von einem Drittel der Gesellschaft, die unter der Armutsgrenze lebt. Und das werden nicht nur Löhne und Renten weggekürzt, Bildung, Gesundheitssystem fällt weg, es gibt einfach kein Welfare-System mehr, das wird nach und nach demontiert. Immer mehr Leute erleben immer extremere Formen der sozialen Exklusion, der sozialen Ausgrenzung, die noch bis vor einigen Jahren absolut unvorstellbar waren. Wir reden eben von einer Mittelschicht. Es geht hier nicht mehr darum, dass sich die Leute kein Auto leisten können. Es geht auch darum, dass viele nicht mehr ins Krankenhaus gehen können, sich die richtigen Medikamente leisten können. Ganz zu schweigen von Leuten, die Wohnung verlieren und die einfach auf der Straße landen. Der Soziologe Panagiotis Sotiris, den wir auch in unserer Griechenland-Ausgabe im Interview hatten, spricht in diesem Zusammenhang von einem Downsizing der Gesellschaft. Also er beschreibt die griechische Gesellschaft, die Folgen der Krisenpolitik auf die griechische Gesellschaft, also er spricht von einer Gesellschaft der reduzierten Erwartungen. Das ist die Folge dieser Politik und das bedeutet eine Gesellschaft, in der es primär darum geht, zu überleben. Und in diesem Kampf zum Überleben, geht es natürlich immer mehr Leuten darum, der Stärkere zu sein. Und das angesichts dieser Verhältnisse bestimmte Segmente der Gesellschaft für rechtsextreme und nationalistische Propaganda empfänglich werden, ist etwas, was wir aus der europäischen Geschichte kennen und der Aufstieg, das Aufkommen von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien ist nicht nur ein Phänomen, das Griechenland betrifft. Karl Pfeiffer hat gestern über Ungarn gesprochen. Es gibt viele Formen davon. All dies vorausgeschickt sollte man aber aufpassen, den Aufstieg der Krisiarchie ausschließlich als ein Phänomen zu betrachten, das durch die Krise produziert wurde, weil die Inhalte und die Ideologie dieser Partei sind tief in der griechischen Gesellschaft und Geschichte auch eingebettet und es gibt Kontinuitäten, die zu beleuchten sehr wichtig ist, um die Qualität des faschistischen Phänomens in Griechenland zu verstehen, also besser zu verstehen, wie sich die heutigen Neonazis, wie die heutigen Neonazis aus dem Diskurs über die Krise ihre Stärke beziehen, welche Sprache sie reden, welche Methoden sie benutzen und welche Ziele sie verfolgen. Und es gibt viele Analysen von Historikern, Politologen, Publizisten und nicht zuletzt auch von antifaschistischen Aktivisten, die sich genau gerade mit diesem Thema beschäftigen, die Kontinuitäten des heutigen Faschismus mit der Zeit der Diktatur, der Militärdiktatur in den 70er Jahren und der Diktatur in den 30er Jahren unter Johannes Metaxas. Und hier möchte ich eine ganz kleine Zwischenbemerkung über die Hauptquelle meiner Recherchen, weil ich muss ja zugeben, ich spreche kein Griechisch und ich war in meiner Arbeit, ich bin in meiner Arbeit zu Griechenland auf die Unterstützung griechischen Kollegen angewiesen. Und wer zu Griechenland recherchiert und zum faschistischen Phänomen zu Griechenland recherchiert, kommt an Dimitris Tsaras nicht vorbei. Das ist ein investigativer Journalist, der bis vor kurzem bei der Zeitung in der Stereotypia gearbeitet hat. Und der hat ein Buch geschrieben unter dem Titel The Black Bible, die schwarze Bibel der Chrysiarchie. Und es ist ein Buch, das ich hoffe, sehr bald auch in Deutsch, auf Deutsch erscheint, weil er ist eigentlich der bedeutendste Experte zum Thema Chrysiarchie in Griechenland momentan und beobachtet das Phänomen seit 20 Jahren. Genau, und ich werde auch im Laufe des Vortrags oft auf seine These zurückgreifen, weil genau, also der war sehr hilfreich und wichtig für unsere Arbeit. Aber zurück zum Thema. Also wir haben eben die eine europäische Öffentlichkeit, die sehr darauf fokussiert ist, jetzt auf dieses Thema, wie die Krise den Faschismus produziert, in Griechenland, während Griechenland die Debatte sich darauf konzentriert, ob die Krise hier als Ausdruck eines in der griechischen Gesellschaft schon lange vorhandenen strukturellen Faschismus bezeichnet werden kann. Hier geht es nicht darum, für die eine oder die andere Position zu argumentieren, sondern darauf hinzuweisen, dass beide Aspekte zu diesem Phänomen gehören. Denn eben nur die Krise als Erklärungsmuster zu nehmen, wäre auch eine ziemliche Verharmlosung und birgt auch die Gefahr, die Nazis und ihre Anhänger als mehr oder weniger Opfer der Krise dann zu verstehen, wie schon auch mit den deutschen Neonazis vor 20 Jahren auch teilweise passiert ist, die zu Opfer der Wiedervereinigung auch erklärt wurden. Wie gesagt, eins ist klar, die Krise hat es geschafft, sich als Antwort auf die Krise zu profilieren. Dabei ist es wichtig, und da weist zum Beispiel Saras sehr klar darauf hin, das hat nichts mit ihren Positionen zur Wirtschaft und Sozialpolitik. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Leute haben nicht für diese Partei gewählt, weil sie ihre wirtschaftlichen Positionen teilen. Es geht um was anderes. Deshalb würde ich erstmal ganz kurz ein Video zeigen von einem Abgeordneten, ein Interview mit einem Abgeordneten der Kreativität, der ziemlich meiner Meinung nach auf den Punkt bringt, was diese Partei ist und welche Ziele sie verfolgt. Der Mann heißt Ilias Panagiotalos und ist ein Abgeordneter der Kreativität. Revolution in this country is going to take place in the coming war after two elections by giving Golden Dome first place. Now we are third, everybody's saying so, and maybe we're going to hit for the second place. So it's not a dream that in few years, in very few years, coming in 1, 2, 3 years, we're going to be the first political party. But, and then we will have all means, unless international, everyone in the world will make us illegal. Who knows, maybe native countries, Greece, I don't know what. But until then, Greeks can't walk out of their houses, especially in the center of Athens and some major cities. They are attacked by, forget the Greek state that is attacking them all the time with taxes, with their salaries going down, with no jobs, with all these problems. We have this huge problem with safety from all these illegal immigrants. Killing, raping, stealing, smashing, robbing, doing everything. And at the same time, the Greek state is doing absolutely nothing. They're doing nothing. We have hundreds of incidents, thousands of incidents of Greeks being stolen, robbed, stabbed, raped, killed for nothing. Campaign of violence and intimidation against migrants. You are. We are. And you are, or you're not. Listen. I'm telling you. We are telling that they are illegal and they must immediately leave this country. Since the Greek state is doing nothing, for many reasons, we can explain them, Greek people have to protect themselves. Nowadays, we're not talking about some normal days in Greece. We are in civil war, and people who don't see this, they are like, how do you call these animal gnawing? The one that puts the head in the sand. We have hundreds of tens of attacks by armies in police stations with Molotov bombs, with guns, with shooting, being that policemen being dead, so on and so forth. Same thing happening to our offices. We have more than 24, 25 bomb attacks, I think, that we've lost the counting. A lot of our members every day are being attacked, and no one is speaking about this, all over Greece, and they end up in hospital. It's quite a difficult word to use, civil war, though, that this country had one. Listen, no, it was not exactly civil war. But now you see, we have illegal immigrants making demonstrations, illegal demonstrations being supported by left-wing and anarchists, and members of the parliament supporting them in court or in the police station where they have to go. So this Greek society is ready, even though no one likes this, Greek society is ready to have a fight, a new type of civil war. On the one side there will be, let's say, nationalists like us and Greeks who want our country to be as it used to be, and on the other side there will be illegal immigrants and anarchists and all those who have destroyed Athens several times in Greece. So, das ist ein Interview gemacht von der BBC mit Ilias Panagiotaros. Ich möchte hier vom Ende anfangen, als Panagiotaros den Bürgerkrieg, in den er gerne sein Land sehen möchte, genauer beschreibt. Auf den Bürgerkrieg komme ich später nochmal zurück. Zunächst aber die Selbstbeschreibung von Panagiotaros, der sagt, Nationalisten wie wir. Das ist bezeichnend, weil nach dem Wahlerfolg vom Mai lehnt die Kriegshierarchie entschieden das Label Nazi ab und betont nach außen bewusst den nationalistischen Charakter der Partei. Das klingt allerdings nicht, jetzt präsentabel zu werden und wie es logisch wäre für eine Partei, wie wir gehört haben, bald das Land regieren wird. Nein, dieser Nationalismus wird hier vielmehr gegen den Staat gerichtet. Die hier verwendete Rhetorik, haben wir gehört, ist die eines griechischen Staates, der die Bürger mit seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik attackiert und sie nicht vor den Bedrohungen schützt, die von außen kommen. Er nennt Panagiotopoulos die illegalen Migranten und die Anarchisten, aber zu dieser Bedrohungen, zu diesen Bedrohungen gehören genauso Junkies, Homosexuellen, Roma, Prostituierte, alles, was die griechische Identität und die soziale Ordnung in seinen Augen gefällt. Also alles, was als asozial gilt. Und angesichts dessen präsentiert sich die Chrysiarchie als die einzige Partei, die dem die ländlichen Bürger vertrauen können. Diese Sicherheit nimmt er sich natürlich einerseits von Umfragen. Er sagt, wir sind Dritten. Das Interview stammt aus dem Oktober, glaube ich. Genau, Oktober 2012. Es ist immer noch so, in Umfragen sind sie immer noch an dritter Stelle nach dem Linksbündnis Syriza und der Mehr Demokratia, die Regierungspartei. Aber die Sicherheit nimmt er sich viel mehr aus der Realität. Spätestens seit die Syriarchie 2010 sich auf lokale Ebene etabliert hat. Sie sind 2010 im Stadtrat in Athen reingewählt worden. Hat sich versucht, in erster Linie in Athen, aber hat sie versucht, so Parallelstrukturen zum Staat zu aufzubauen, so etwas wie Sozialdienste, Dienstleistungen einzurichten, vor allem in Arbeitervierteln, die am meisten von der Krise betroffen sind. Dabei haben sie natürlich bewusst und medienwirksam an Stereotypen wie die illegalen Migranten, die kriminellen Ausländer oder die linken und ausländische Sozialschmarotzer angeknüpft und eben diese ganzen Stereotypen und Ressentiments mobilisiert und haben so Sachen im Angebot gehabt wie Bürgerwehren gegen die kriminellen Ausländer, natürlich, das war das Erste, aber auch Sachen wie alte Damen zum Geldautomat begleiten, damit sie nicht von irgendwelchen afghanischen Räubern überfallen werden. Sie haben ihre Propaganda in Kindergärten und Schulen verbreitet. Sie haben Lebensmittel und Kleidung ausgegeben, an bedürftige griechische Bürger natürlich ausgegeben. Und Blutspenden und sogar Jobcenter organisiert, selbstverständlich alles nur für Griechen, von Griechen für Griechen. Und diese Alltagspraktiken und die sie begleiten, haben natürlich zur Befestigung dieser Art von Mikrofaschismus in bestimmten Segmenten der Gesellschaft, die dann folglich dann zur politischen Legitimierung der Partei der Neonazis auch beigetragen haben. Und neben diesen Alltagspraktiken gibt es auch dann die Gewalt auf den Straßen und die rassistische Gewalt, die sich im letzten Jahr verbreitet hat, dazu aber später. Ich wollte mal ganz kurz ja auf die Geschichte der Gründung dieser Partei eingehen, weil eben das ist nicht nur diese Aspekte der Sozialpopulismus und die Gewalt, die aus der Chrysiarchie eine eindeutig Neonazi-Partei machen, sondern eben auch die Geschichte. Und genau ganz kurz was dazu. Der Kern der Partei, der sich um den aktuellen Generalsekretär Nikos Miralodiakos gebildet hat, ist derselbe seit den 80ern, als die Partei gegründet worden ist. Der Name Chrysiarchie taucht zum ersten Mal 1980 auf. Und es ist der Name einer Zeitschrift, die eigentlich bis heute erscheint, die aber kaum Bedeutung hat. Ein Blick auf die Titelseiten dieser Zeiten, es gibt nicht viel, was man online sehen kann, aber ein paar Bilder, die man finden kann, die sind sehr eindeutig, also das ist eindeutig als Nazi-Propaganda einzuordnen. Wir haben Rudolf Hess auf dem Cover, wir haben Hitler auf dem Cover. Von Rudolf Hess wird übrigens mit Stolz behauptet, er habe griechische Vorfahren. Von Hitler wird behauptet, er sei irgendwie ins Paradies gekommen. also die wichtigsten, auch die wichtigsten ideologischen Bezugspunkte der Patriarchie sind eindeutig, stammen direkt aus dem Nationalsozialismus, Mein Kampf, Nazi-Ideologen wie Rosenberg und Goebbels ganz vorne. Michail Olyakos, der Generalsekretär, hat auch eine Geschichte natürlich. Der war in den 70ern Mitglied einer kleinen Partei, faschistischen Partei namens 4. August. Und der Name stammt aus dem, also ist davon des Putsches von General Johann Strax aus den 30ern. Und die Partei war auch von einem der bekanntesten Neonazi-Ideologen Griechenland, der bekannte Holocaust-Leugner Konstantinos Plevris, der auch 2006 ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Juden, die ganze Wahrheit, auch ziemlich eindeutig. Also aus dieser Gruppe stammt Michail Olyakos, der auch in den 80ern erst von dem ehemaligen Diktator Georgios Papadopoulos zum Sekretär einer faschistischen Jugendorganisation ernannt wurde und später dann eben die Krisiarchie gründete. Das ist ja ein bisschen so, vielleicht ein bisschen chaotisch, aber ein paar Namen zu nennen ist wichtig, weil wir finden sie heute wieder in im griechischen Parlament. Es sind nicht nur Leute, die für die Krisiarchie im Parlament sitzen, es sind Leute, die auch für andere konservative Parteien im Parlament sitzen, zum Beispiel der Sohn von dem Holocaust-Leugner Konstantinos Plevris. Thanasis Plevris ist heute ein Abgeordneter der Neodemokratia und er war 2007 auch der Verteidiger seines Vaters im Prozess. Der wurde angeklagt wegen Aufstammung zum Massenhass, wegen der Inhalte seines Buchs. Genau, diese Person ist heute bei der Neodemokratia und der Nachfolger von Michail Olyakos bei dieser Jugendorganisation ist heute auch ein Abgeordneter der Neodemokratia, also der Regierung, der stärkste Regierungspartei gerade. Deshalb ist wichtig, diese persönlichen Verbindungen zu sehen zwischen dem System der Obristendiktatur, also der Militärdiktatur der 70er und dem heutigen politischen System, weil die betreffen nicht nur die Neonazis, sondern eben das gesamte konservative Spektrum und ist auch wichtig, um ein bisschen dieses Image zu demontieren, dass sich die Partei gegeben hat von einer Partei gegen das Parteiensystem, einer Partei, die als einzige gegen das korrupte System kämpft und an der Seite der des gebeutelten griechischen Bürgers steht. Genau, zurück zu den 80ern aber. Bis Anfang der 90er war die Krise nicht so eine bedeutende Partei. Ganz groß raus kam sie, oder ein bisschen größer raus kam sie, Anfang der 90er mit dem Kollaps in Jugoslawien, weil sie zum Schwerpunkt ihrer Propaganda die Auflösung Mazedoniens und Albanien nehmen und es gibt sogar Berichte darüber, dass sie aufgrund der engen Kontakte mit den serbischen Nationalisten auch an der Seite der Serben auch gekämpft hat und beim Massaker von Srebrenica aktiv war, also die militärischen Einheiten der Partei, einige davon. Dann kommen die 90, dann kommen eben Ende der 90er und Anfang des neuen Jahrtausends. Formieren sich die Kader der Partei einfach neu und es werden jüngere Militanten rekrutiert, die später dann Karriere machen werden. Das sind die Herren, die wir heute im Parlament haben. Wie wir bei Panagiotoros gesehen haben, wird kein Wert darauf gelegt, also feine Intellektuelle zu holen, sondern wie hier bei Panagiotis, aber auch bei Cassidiadis, der auch Jugend. Eher so um Leute, handelt sich um Leute, die eher so für ihre körperliche Qualitäten geschätzt werden. Cassidiadis zum Beispiel ist vielleicht bekannt, während des Wahlkampfs berühmt geworden, weil er vor laufender Kamera eine politische Gegnerin der Partei verprügelt hat. Eine Talkshow. Und im Oktober wurde seine parlamentarische Immunität aufgehoben, weil er beschuldigt ist an einem bewaffneten Überfall auf einen Universitätsprofessor in Athen beteiligt gewesen zu sein. Genau, und dann, also bevor aber die Krisiarchie bei den Regionalwahlen, Kommunalregionalwahlen, in die Politik, in die institutionelle Politik einzieht sozusagen, hatte die Schuldenkrise schon das Land erfasst. Das Schreckgespenst des Staatsbankrotts und die daraus folgende Politik waren dabei, schon das Leben vieler Menschen, ganze Bevölkerungsschichten zu verändern. Aber auch etwas anderes war passiert, nämlich die soziale Revolte, die Revolte des Dezember 2008, ausgelöst, wie bekannt, durch den Mord an einem 15-jährigen Schüler, Alexis Grigoropoulos, in einem Viertel, das seitdem, seit 2008 als das Anarchistenviertel Athens bekannt ist, Exarchia. Es war natürlich ein Wutausbruch der Anarchisten und der antiautoritären Szene gegen die Polizeigewalt, aber es war nicht nur das. Es war, um ein Buch zu zitieren, was vor kurzem erschienen ist, und das sich mit der politischen Bedeutung dieser Revolte genau beschäftigt. Es war ein Bild aus der Zukunft. Es war die Revolte einer ganzen Generation gegen das politische und soziale System. Und es war für viele Linke, also ältere und jüngere und ältere Linke, auch eine existenzielle Zäsur, neben eine politische und auch existenzielle Zäsur, die ich persönlich vergleiche, also nach den Erzählungen von Leuten, die da daran beteiligt waren, mit dem, was zum Beispiel meine Generation in Italien mit dem G8-Gipfel Lima 2001 erlebt hat. Auf jeden Fall zeigt aber da die Revolte 2008 auch dem Staatsapparat, dass in bestimmten Segmente der Gesellschaft ein Gewaltpotenzial vorhanden ist, das schwer kontrollierbar ist. Und das Bild der linken Randalierer, der Vermutten, die in Athen alles kurz und klein schlagen, Panagiotos sagt, die Leute, die Athen mehrere Male zerstört haben, also damit meinte er genau diese Leute, also dieses Bild wird durch die Medien, von den Medien propagiert und wird das Narrativ der inneren Instabilität, der Bedrohung des sozialen Friedens und der politischen Destabilisierung von links setzt sich durch und ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Krisen bei den Wahlen, weil sie sich als einzige politische Kraft präsentieren, die in der Lage sind, wieder Recht und Ordnung herzustellen. Also vor diesem Hintergrund die Krise, die Krawalle und die generalisierte Unsicherheit wird Krisiarchie in den Stadtrat allerdings gewählt. Ich möchte das so beschreiben, es war nicht die Partei, die jetzt endlich frei für die große, für die institutionelle Politik war, es war vielmehr das politische Establishment und auch bestimmte Teile der Gesellschaft, die endlich die bereit geworden waren, Neonazis zu akzeptieren. Denn plötzlich gab es ein Thema, das Politik und Medien zum internationalen Notstand erklärten, die sogenannte illegale Immigration, die sogenannte Invasion von Illegalen, die im öffentlichen Diskurs als die gravierendste Bedrohung für den griechischen Staat in Zeiten der Krise erklärt wurde. Und hier kommen wir eigentlich auf den Kern des Erfolgs, nämlich die rassistische Hetze gegen Migranten. Und hier möchte ich nochmal kurz zeigen, wie es aussieht, wenn jetzt im griechischen Parlament ein Abgeordneter ist, der über Migration spricht. Κάποιος προτείνει και εκείνοι έχουν θέσει πράγματι ως στόχο και αυτό το δηλώνω με ένα λόγο γνώσεως να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα άπειρο προτεκτοράτο κατοικούμενο από υπανθρώπους χωρίς συνείδηση, χωρίς πατρίδα, χωρίς πολιτισμό. Δεν μπορεί η Ελλάς να έχει μετατραπεί σε παράδεισο για κάθε εγκληματικό στοιχείο δικής από τους Αγγαλούς Μακεδονιάτες μέχρι τους Αλβανούς ληστές που σε ξυπνούν νύχτα εντός της οικίας σου και σε σημαδεύουν στο πρόσωπο με το καλάθνικο. Σε πρώτο χρόνο είναι απαραίτητη η λήψη μιας σειράς μέτρων για τον περιορισμό της ασύμμετρης απειλής, διότι ανεξέλεκτες ροές εκατομμυρίων λαθρομεταναστών συνιστούν ασύμμετρη απειλή για το ελληνικό κράτος. Αρχικά λοιπόν κοιτάμε τις πύλες εισόδου. Λήψη άμεσων καταστατικών μέτρων για τη διαφύλαξη των χερσαίων συνόρων μας στον Εύρο. Μεταφορά ειδικών μονάδων του ελληνικού στρατού στην περιοχή που και τον εξοπλισμό διαθέτουν και την κατάλληλη εκπαίδευση για να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Εξίσου σημαντική είναι η εκ νέου διαφορά των ελληνικών ναρκοπαιδείων κατά προσωπικού. Nur auf das Wort Evanthropie hinweisen, das wirklich unter Menschen bedeutet und genau, das ist wie ein Abgeordneter des griechischen Parlaments Migranten bezeichnet und die Forderung der Einsetzung von Antipersonenminen in der Evros-Region, die sie als ernsthafte politische Forderung stellen an die Regierung, was eigentlich hier skandalös ist, ist nicht so, also in meinen Augen zumindest nicht so sehr, was er sagt, sondern dass niemand protestiert, niemand was sagt. Und auf jeden Fall kann man sagen, wenn es im Parlament so aussieht, sieht es auf den Straßen auch entsprechend aus. An dieser Stelle nur einigen Zahlen, um auf die Dimension des Phänomens der rassistischen Gewalt in Griechenland im letzten Jahr eigentlich hinzuweisen. Nach der Vereinigung der migrantischen Arbeiter sind die rassistisch motivierte Angriffe in Griechenland in den ersten 6 Monaten 2012 auf 500 gestiegen. Es gibt ein Netzwerk für die Erfassung rassistisch motivierter Gewalt, das in 2011 initiiert wurde, das in Athen von 87 Fälle nur zwischen Januar und September berichtet und das sind natürlich nur die Fälle, die registriert werden und das ist, sie gehen davon aus, dass rund die Hälfte der Fälle nicht angezeigt wird aus Angst oder weil die Opfer meistens eingeschüchtert werden und so weiter. Und dann gibt es zwei Berichte von Amnesty International. Einer stammt aus dem Juli 2012 und trägt den Titel Hate on the Streets, also Hass auf den Straßen. Der zweite kam gerade im Dezember raus und heißt The End of the Road, also zwei ziemlich Titel. Darin wird die rassistische Gewalt, rassistische Gewalt und Menschenrechtsverletzungen an Migranten und Asylsuchenden in Griechenland dokumentiert und in beiden Berichten wird von einer humanitären Krise gesprochen. Ich zitiere, der griechische Staat erweist sich als unfähig, den Tausenden von Asylsuchenden und Migranten, die alljährlich zusammenkommen, auch nur ein Minimum an Sicherheit und Schutz zu gewähren. Asylanträge werden oft aufgrund des bürokratischen Chaos kaum geprüft. Wer es nicht schafft oder den Versuch aufgibt, einen Asylantrag zu stellen, wird meist Opfer einer Polizeiwache und landet in einer der überfüllten Hafteinrichtungen, in denen katastrophale Zustände herrschen. Und Amnesty in beiden vermutet eine gezielte Abschreckungsstrategie auch des Staates. Also man kann sagen, dass die Gewalt auf den Straßen auch von staatlichen Maßnahmen unterstützt wird. Im Sommer gab es zum Beispiel die Operation Xenios Zeus, bedeutet übersetzt gastfreundlicher Zeus, deren Ziel es war, illegale Migranten in zu verhaften. Und es wurden rund 7000 Menschen nur in Athen kontrolliert und ungefähr 2000 von ihnen verhaftet. Da hat man auch gleich die Gelegenheit genutzt, um das Zentrum von Athen von drogenabhängigen Zweckverweisen und so weiter zu reinigen. Möchte ich auch ganz kurz was zur Migrationspolitik in Griechenland, zur griechischen Migrationspolitik und zur europäischen Migrationspolitik sagen, weil das natürlich hier eine sehr wichtige Rolle spielt, weil also das Dublin II-Abkommen von 2003 sieht vor, dass Flüchtlinge automatisch in das Land zurückgeschickt werden, über deren Grenze die Einwanderung in die EU erfolgt ist, und diese Länder sind für den Prüfung des Asylantrags zuständig, und Griechenland hat sich in den vergangenen Jahren nun bekanntlich zum Einfahrtstor nach Europa entwickelt. Dazu gibt es aber an der Grenze, in den letzten Jahren haben sich die Grenzkontrollen eindeutig verschärft, die Grenzschutzagentur Frontex ist an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland geschickt worden. Das ist eine Art Grenzbereitschaftspolizei, die seit 2011 in der Schutzregion geschickt wurde und mit Hightech-Technologien die Grenzüberwachung und dann Flüchtlingsroute daran zu hindern, griechischen Boden zu erreichen. Also das nennt man Pushback-Aktionen, und die werden immer öfters durchgeführt, und dabei sind oft natürlich Menschenrechte verletzt worden. Zur Migranteninvasion, zur angeblichen Migranteninvasion, muss man auch dazu sagen, dass eben, also seit die Migration, seit sich die Migrationspolitik sehr verschärft hat, ist die Zahl der Flüchtlinge in Griechenland erreicht hat, drastisch gesunken. Und Pro Asyl zum Beispiel sagt, dass 2011 die Anzahl der Migranten, die über die griechische Grenze Europa erreicht haben, 55.000 waren, während 2012 schon viel weniger, 23.000. Und eben, also 2012 war die Grenze schon noch einiges verschärft, es wurde auch ein Zaun errichtet, und in der Elbrus-Region wurden zum Beispiel im Juli, vor August 2012, ungefähr 6.000 Menschen aufgegriffen, während Ende des Jahres waren schon ungefähr 1.800. Also zu dieser Invasion, angeblichen Invasion, braucht man sich nur ein paar Zahlen anzugucken. Auf jeden Fall. Die rassistische Grundstimmung, die an die Griechenland, an die Griechenland, so an Anknüpfen, die sie auch so ganz bewusst verbreitet, entsteht aus einer komplexen Verflechtung von Faktoren, politische, wie auch migrationspolitische und wirtschaftliche. Fakt ist aber, dass Griechenland ein immer gefährliches Land für Migranten und Flüchtlinge wird. Und dazu muss man auch sagen, dass diese Gewalt auf den Straßen nicht immer von, also es nicht immer Anhänger der Krise die Migranten verprügeln oder in vielen Fällen auch töten. Das der letzte ist von letzter Woche. Die Täter sind immer mehr oder auch ganz normale Bürger. Und das sind genau diese Fälle, die zeigen, wie eben rassistische Gewalt auch akzeptiert wird und wie mit anderen Worten die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt jeder zweite Familienvater mit Baseballschläger auf den Migranten mehr geht, aber der öffentliche Diskurs hat sich sehr als Wirkung gezeigt. Das ist mal subtiler, mal zivilisierter, mal brachialer hier, wie bei Casidiaris formuliert, aber diese nationale Bedrohung durch die illegale Immigration hat sich fest in den Köpfen der Menschen durchgesetzt. Und, es gibt dieses Bild von vollständigen Kampf, muss man auch sagen, dass zum Beispiel in Athen, die meisten Angaben kommen aus Athen, es gibt schon sowas wie No-Go-Areas oder die hier genannt hat, national befreite Zonen, zum Beispiel Agios Panteleimonas ist eine davon in Athen, wo es eben für jeden Weißen, aber auch für und die Leute, die eben nicht griechisch genug haben, sind, wirklich gefährlich geworden ist, sich aufzuhalten. Und natürlich ist es auch so, dass die Neonazis, das sind nicht nur die Neonazis, die haben nicht das Monopol auf diesen Diskurs natürlich. Rassismus in der Gesellschaft wird, also die, dass illegale Migranten eine Gefahr für die Gesellschaft sind, wird ständig auch von den anderen Politikern propagiert. Ministerpräsident Samaras, der einen ganz anderen Background hat als der Nazi-Schläger Casidiaris, hat schon öfters illegale Einwanderer als Tyrannen der griechischen Gesellschaft bezeichnet. Öfters wurde Einwanderer ohne Papiere beschuldigt, irgendwelche Infektionskrankheiten zu verbreiten und kriminell zu sein und so weiter und so fort. Insofern, ja, es ist skandalös auf einer anderen Art, auf einer Art, aber wundert wenig, eben wenn ein Parlamentarier in einem Parlament eine Person einfach so als Untermenschen bezeichnen kann und kein einziger Abgeordneter auch ansatzweise protestiert. Das übliche, dasselbe ist übrigens auch passiert, als Casidiaris immer der, derselbe, während einer laufenden Parlamentssitzung aus dem antisemitischen Klassiker die Protokolle der beiden von Sion vorgelesen hat. Und das war während einer Sitzung, wenn ich mich nicht irre, als gerade um die Aufhebung seiner eigenen Identität debattiert wurde und der las irgendwie vor und ja, das wurde einfach so hingenommen. Genau, die Verbreitung rassistischer Gewalt auf den Straßen hat nicht nur, also kann man, wenn man sich die Ereignisse der, der letzten Tage und Wochen sich ein bisschen genauer anschaut, nicht nur, kann man das nicht nur den Rassen, also die Gewalt, das allgemeine Klima der Gewalt, hat auch ein Ziel und das Ziel ist, das allgemeine politische Klima des Landes zu verändern oder zumindest in eine bestimmte Richtung zu lenken. Panagiotos sagt, Interview. Wir sind in einem Bürgerkrieg und zu diesem Bürgerkrieg möchte ich jetzt was sagen, weil die Themen der letzten Wochen ein wenig in diese Richtung sprechen. Also er redet von Bürgerkrieg und beschreibt den so. Es gibt illegale Migranten, die Demonstrationen machen, von Anarchisten unterstützt werden. Die Polizei wird angegriffen, unsere Büros werden angegriffen, niemand spricht darüber. Die Realität sieht natürlich ganz anders aus, weil Migranten trauen sich mittlerweile kaum mehr auf die Straße, vor allem in Athen, aus dem Grund, die ich schon geschildert habe. Und wenn, dann haben sie einen Kopf neben ihm. Also das letzte Mal seit Monaten, wo Migranten sich organisiert haben und einen öffentlichen Protest organisiert haben, war letztes Wochenende, nachdem die Woche davor ein pakistanischer Migrant ermordet worden war, auf offener Straße von zwei Tätern, die dann später, wie sich herausgestellt hat, Mitglieder der Krisen waren. Und außerdem war da ja so ein Sprich von Morde von Linken an Polizisten, das ist schlicht falsch, dass solche Aktionen gab es nicht. Was er aber hier heraufbeschwört, ist ein eskalierender, gewaltsamen gesellschaftlichen Konflikt. Also er nennt hier so diese Eskalationsstrategie, die eine zentrale Bedeutung hat in der für die Krisenreaktion und nicht nur für sie. Diese Strategie besteht darin, die Gesellschaft zu polarisieren oder diese Polarisierung so zu konstruieren, also das Bild von zwei sich bekämpfenden politischen Lagern entstehen zu lassen. Rechte auf der einen Seite und, wie er sagt, Nationalisten, wie wir auf der, also nein, Linke auf der einen Seite und Nationalisten, wie wir auf der anderen. Das Ziel ist natürlich ja, eben ein Klima der generalisierten Angst zu erzeugen, und das ist nochmal eine These von dem Journalisten, die Mitte zahlen, die ich für plausibel auf jeden Fall halte. Also das Ziel ist eben, also diese Angst zu, diese generalisierte Angst zu erzeugen, damit dann der Staatsapparat in diesem Konflikt interveniert. Natürlich nicht im Sinne der Linken, sondern im Sinne der Rechten. Und die Macht, das in Griechenland aus der Geschichte kennt, auch womöglich durch das Militär. Und deshalb gibt es Beobachter, die keine Verschwörungstheoretiker sind, sondern teilweise auch seriöse Journalisten, die darüber sprechen, dass die derzeitige Situation sogar ein Putschrecht werden könnte. Mögliche Putschpläne sind natürlich, gehören natürlich zum Bereich der Spekulation, aber jetzt, klar, es gibt keine Beweise, es gibt auch keine richtige Klarheit darüber, welche Kräfte da hinterstehen könnten. Auf jeden Fall seriöse Journalisten wie Sarah reden auf jeden Fall über diese Situation und sagen einfach mal, dass die Bedingungen für einen autoritären Umsturz derzeit gegeben sind und dass alles sehr viel instabiler werden könnte. Es gibt sogar andere Beobachter, die Elemente sehen, die an die Strategie der Spannung der 70er Jahre erinnern. Dass also der Begriff kommt, wie gesagt, einfach immer bekannt aus Italien, dass aus einer Zeit, in der die italienische außerparlamentarische Linke für eine Serie von Anschlägen verantwortlich gemacht wurde, die bis heute nicht aufgeklärt worden sind. Wobei die Beteiligung von parastaatlichen Strukturen in vielen Fällen nicht nur vermutet, sondern auch bewiesen war. Das Ziel war, durch diese wahllose Anschläge Entführung und nicht zuletzt auch das Schwören von Unruhen auf Demonstrationen ist, die Zivilbevölkerung so zu verunsichern und das politische Klima zu destabilisieren und die öffentliche Meinung durch die kleine Kriminalisierung der Linken nach rechts driften zu lassen. Und jetzt, dieser Vergleich geht auch, die gerechtfertigt sind oder angebracht sind, ob man von einer Neuauflage der Strategie der Spannung nehmen kann. Fakt ist, dass momentan die rechtskonservative Regierung von Samaras den Schwerpunkt von der Wirtschaftspolitik auf die Innenpolitik gerichtet hat. Und das oberste Ziel scheint zu sein, die politischen Gegner, also die politische Opposition im Parlament sowie auch in der Gesellschaft zu schwächen, und zwar mit allen Mitteln. Und jetzt komme ich auf die Entwicklung der letzten Wochen und Tage, nämlich zur politischen Offensive gegen die Linke. Im Januar gab es verschiedene kleinere Anschläge, zu denen bisher keine politische Gruppe bekannt war. Der letzte war vergangenen Sonntag in einem Shopping Center, wo eine Brandbombe explodiert ist. Das Gebäude war zum Glück nach einem Warnruf evakuiert worden und deshalb gab es keine Verletzten. Davon hat man im Ausland kaum etwas gehört. Etwas spektakulärer waren Mitte Januar die Schüsse aus einer Kalaschnikow auf das Büro der Regierungspartei Neue Demokratie, auch zu einem Zeitpunkt, wo sich niemand im Gebäude aufhielt. Und außerdem gab es verschiedene kleinere Brandbombenanschläge auf Journalisten, bekannte TV-Moderatoren, die der Regierung nahestehen, die auch im Fernsehen öffentlich auch die Sparpolitik der Regierung verteidigt haben. Und sogar auch die sozialdemokratische Versorgung, also ein Büro von der Versorgung der angegriffen. Und obwohl die Ermittler total im Dunkeln tappen, was die Täter angeht, behalten sich die Regierung und Regierungssprecher die Linke. Und in diesem Fall das Links, das Bündnis der radikalen Linke, sie da zumindest moralisch für diese Anschläge verantwortlich zu machen. Es wurde gesprochen von Versuchen, Gewalt in der Gesellschaft zu streuen und Zivilbeschuldigung, die mit den linken Gewalttätern zu sympathisieren. Und wenn das nicht tragisch wäre, wäre das fast ironisch, könnte man über solche Aussagen fast lachen, angesichts der ethischen rassistischen Gewalt, die sehr wohl Gesichter und Namen hat. Das ist die eine Seite, also sie wird für diese Anschläge zumindest moralisch verantwortlich gemacht. Die andere Seite ist die Repression gegen linke und linke Strukturen, die durchaus medienwirksamer erfolgt. Wie wahrscheinlich die meisten hier wissen, seit Dezember findet eine Reihe von Räumungen linker Strukturen statt, in Athen vor allem, die, wie viele vermuten, lange nicht abgeschlossen sind. Also es wurden drei historische besetzte Häuser geräumt, Lila Malias, Skaramaka und Leilas Karayanis, die als Nester der Illegalität beschrieben wurden. Es sind historische besetzte Häuser, die teilweise seit 20 Jahren bestehen und bisher ziemlich toleriert wurden zumindest. Und das waren nicht nur so Squads im klassischen Sinne, sondern auch Orte, die sich vor allem in den letzten zwei Jahren, als sich die Krise so sich verschärft hat, Orte, eben an denen praktische Formen der Selbstorganisation gegen die Krise stattfanden. Einige dieser Squads, ich kann von Skaramaga reden, weil ich dort war und mit den Leuten da gesprochen habe, beteiligten sich aktiv an Nachbarschaftsversammlungen, an den vielen Nachbarschaftsversammlungen, die in ganz Athen entstanden sind im vergangenen Jahr, und boten Sachen an wie Kinderbetreuung unter anderem oder eben Selbstorganisation und ich habe keine Workshops zur Vorbereitung von Molotow-Cocktails. Die Repression gegen linke Strukturen war schon längst geplant und viele Beobachter vermuten, dass das jetzt nach den besetzten Häusern auch andere Strukturen, selbstverwaltete Strukturen treffen wird. Zum Beispiel, es gibt in ganz Griechenland selbstverwaltete Krankenhäuser, es gibt in Athen zwei besetzte Parks, es gibt ein besetztes Theater und im August war schon ein soziales Zentrum, der ehemalige kommunale Markt von Kipseli, der besetzt worden war, also dann als soziales, kulturelles, multikulturelles Zentrum sehr bekannt war, wurde geräumt. Also nicht nur Strukturen, die zur anarchistischen oder anti-autoritären Szene gehören, sondern auch eine Vielfalt von Freiräumen und Beispielen der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Mit dieser Strategie wird natürlich von der Staatsmacht und von der konservativen Regierung exakt die politische Agenda der Krisenergie implementiert. Weil zum einen sind einige dieser Zentren, insbesondere die Lamalias, ganz klar antifaschistische Zentren gewesen. Also die Lamalias ist auch in dieser Gegend von Athen. Agis Pantalemonas da, wo die Nazis mehr oder weniger auf der Straße die Oberhand haben. Also das war auch ein deutliches Signal, dass da antifaschistische Kultur einfach da geschlossen wurde. Es ist natürlich auch ein Versuch der Konservativen, mit dieser Nulltoleranzpolitik gegen Linke sich als Hüter der sozialen Ordnung zu profilieren und diejenigen Wähler zu holen, die sie an der Krisenergie verloren hatten, sprich die griechischen Bürger, die sich für zu radikal halten und für eine bürgerliche Partei in der Demokratie zu wählen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, den Fokus auf die innere Sicherheit zu legen, weil das ist auch ein Weg, um die Aufmerksamkeit weg von politischen Skandalen und von der Sparpolitik zu lenken. Und dadurch trägt die Regierung zur jener Polarisierung bei, von der Panagiota Russen spricht. Konstruktion des Bürgerkriegs. Und, dazu muss man auch sagen, dass da darf man auch einen Aspekt nicht vergessen, dass die Polizisten und die Polizei, die im Dienste des Staates wieder Recht und Ordnung und Sicherheit herstellen soll, gegen die vermeintlich illegalen Strukturen zu 80% aus Wählern der Krisenergie besteht. Das ist zumindest in Athen deutlich bewiesen, anhand der Wahlergebnisse in den Wahlbezirken, wo sich die Polizeistation befindet. Und es handelt sich aber nicht nur um passive Wähler oder um Polizisten mit rechtsextremen Ansichten, sondern wie es in vielen Videos, die wir dann ja auch getroffen sind, auch um aktive Helfer der Nazi-Schläger. Bekannt ist vielleicht nur ein Fall, der Angriff auf die Besucher einer Theatervorstellung im September, glaube ich, oder Oktober, in Athen, die Theatervorstellung Corpus Christi, die einen homosexuellen Jesus zur Hauptfigur hatte. Da tauchte eine Gruppe Anhänger von Krisenergie, angeführt übrigens von Panagiota Russen, Herren aus dem ersten Video, gemeinsam mit irgendwelchen ihren christlichen Fundamentalisten, die tauchen vor dem Theater auf und beschimpften die Besucher homophob und griffen sie körperlich ein. Die Polizei stand daneben, hat nichts getan. Als es angereicht wurde, wurden einige Schläger wegtransportiert und dann auf ein Video ist zu sehen, wie diese Leute dann gemütlich aus dem Polizeiwagen aussteigen und sich nett verabschieden. Das ist einfach nur ein Beispiel, unzählige Episoden davon, das reicht mal Golden Dawn und auf YouTube einzugeben, sich solche Videos anzugucken. Und in gewissem Sinne, und hier komme ich hier zum Schluss, kann man sagen, dass es ja die sich gar nicht mehr die Mühe geben braucht, erste Partei zu werden und die Wahlen zu gewinnen. Ganz im Gegenteil, also das würde ihr sehr schaden, denn dadurch würde sie das Image einer Partei, die gegen das System kämpft und an der Seite der bedrohten griechischen Bürger steht, eher verlieren. Gesellschaftlich haben die Neonazis in weiten Teilen der Bevölkerung leider bereits gewonnen und wenn es jetzt eine Regierung gibt, die jede Form von Widerstand versucht zu schwächen, können sich die Neonazis einfach darauf beschränken zu tun, was sie am besten können, nämlich Rassismus, rassistische Hetze zu verbreiten und in vielen Fällen auch Angst und Schrecken auf den Straßen. Man sollte insofern die Warnung einer der Gruppe Antifa Negativ aus Athen ernst nehmen, die die derzeitige Situation in Griechenland mit der Situation in Deutschland Anfang der 90er vergleichen und schreiben, in Griechenland sind wir immer noch auf der Stufe von Bosco-Griechenhagen, aber uns steht eine immer braunere Zukunft bevor. Es ist auf jeden Fall ein düsteres, aber realistisches Bild, denn die Tatenlosigkeit des Staates angesichts der rassistischen Gewalt und der gleichzeitige Angriff auf die Freiräume und allgemein auf Orte, an denen Kritik stattfindet, verhindert nicht nur, dass sich Antifaschismus als wer in der Gesellschaft verankert und in einer Gesellschaft noch zwei Diktaturen und die Besatzung durch den Krieg schon erlebt hat. Diese Entwicklung hat auch ganz konkret mit der Krisenpolitik zu tun, denn vor der Setzung immer weiteren Austeritätsmaßnahmen muss jede Form von sozialem Widerstand geschwächt, wenn nicht auch gleich beseitigt werden. Und insofern, wenn das jetzt die üblichen Verdächtigen erwischt hat, nämlich die angeblich bombenbauenden Anarchisten, die jetzt geräumt worden sind und viele von denen jetzt verhaftet worden sind, kann man diese Repressionswelle schon als Botschaft an jede Form von Dissens oder einfach Kritik nehmen und es steht zu befürchten, dass nach dem Anarchisten oder nach dem Antiautoritären auch bald andere Strukturen, wie linke Parteien, Gewerkschaften oder sogar Klischee. Das sind Sachen, worüber jetzt gerade in Griechenland viel diskutiert wird. Zwei Fragen an Christoph. Frontex war ja ursprünglich eine relativ kleine Behörde mit überschaubarem Etat. Das hat sich dann im letzten Jahr geändert. Frontex? Achso, ja. Weißt du, ob die diese Pushback-Aktion selbst durchführen oder leisten die logistische irgendwie oder militärische Hilfe für griechische Polizei? Ja, genau. Also die, soweit ich weiß, ist es so, dass das patrouillieren einfach die Grenzregion an diesem Fluss, an diesem Grenzfluss zwischen Türkei und Griechenland und die Pushback-Aktionen werden dann von der von den zuständigen Behörden in den zuständigen Ländern dann durchgeführt. Also sie patrouillieren einfach und dann werden benachrichtigen dann die zuständigen Behörden entweder in der Türkei oder in Griechenland. Also kooperieren, aber dann wird halt, also die Pushback-Aktionen werden dann von den jeweiligen Ländern dann auch durchgeführt. Und also sind die Informationen nicht. Zweite Frage, wie schätzt du Krisenlösungsstrategien von den linksradikalen Bündnis ein? wie ich die einschätze. vielleicht, was die erstmal aus deiner Sicht sind, was du die kennst. Du meinst jetzt Syriza? Ja. Die Krisenlösungsstrategie. Ich kenne sie nicht so genau, die Krisenlösungsstrategien auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, dass momentan scheint Syriza gerade auch durch diese, also scheint im allgemeinen politischen Diskurs ein bisschen so der Fokus sich bewegt zu haben von eben von der Krise und den Krisenlösungen ein bisschen auf dieses Thema der Legalität und Illegalität und es ist, wie das einige Journalisten und Beobachter in Griechenland auch einschätzen. Da wird Syriza sehr in Bedrängnis gebracht, weil sie wird beschuldigt, irgendwie so irgendwelche illegalen Aktionen irgendwie zu unterstützen, zu denen auch zählen zum Beispiel ganz viele Formen von Selbstorganisation. Syriza ist schon sehr auch, zumindest in Athen, das ist eine Situation, die ich kenne, auch sehr beteiligt so an diese Nachbarschaftsversammlungen und so Sachen. Also, es wird so ein bisschen versucht, sie in diese Illegalitätsecke zu drängen, damit auch eben der Diskurs über die Krise so auch geschwächt wird und auch die politischen Lösungen zur Krise. Also ich weiß nicht, ob ich kann die glaube ich nicht wirklich einschätzen. Auf jeden Fall sind sie auch auf dieser sozialen Ebene sehr verankert und setzen auch sehr viel auf Selbstorganisation und ja, Selbsthilfe durch die Leute und auch soziale Solidarität unter die Leute jetzt, was die Lösungen angeht, kann ich ja glaube ich nicht so allgemein geben. Ja. Also wenn ich kurz ergänzen darf, ich habe da auch nicht viel mitbekommen, aber eins, was ich wenn man gehört habe, ist, dass sie gerne gegen irgendwie korrupte Eliten schimpfen, die das Land ruinieren. Ja, also es ist natürlich ein, also man muss auch bedenken, dass Syriza gerade in allen Umfragen immer noch, jetzt wird es gerade ein bisschen weniger, aber bis jetzt galten sie als Favoriten für die nächsten Wahlen, also jetzt Wahlen stattfinden, würden sie wahrscheinlich gewinnen. Natürlich müssen sie sich ein bisschen so als institutionelle Partei profilieren und versuchen, so ein bisschen auf diese Welle aufzureiten des Diskurses, was gerade so in der Gesellschaft so ist, so herrscht. Und natürlich ist es auch im gewissen Sinne populistisch und was sie verbreiten auch und ja. Ich habe von mehreren Quellen schon gehört, dass die Polizei auch direkt mit Roten Dorn zusammenarbeitet, dass man bei der Polizei anruft und die würden einen dann auch weiter verweisen, teilweise an Roten Dorn. Haben Sie davon auch was gehört? Nee, das habe ich nicht gehört, aber das würde mich definitiv nicht wundern, weil, wie gesagt, also es gibt eindeutig Beweise von dieser direkten Zusammenarbeit. Es gibt eindeutige Beweise darüber, dass Golden Dawn, dass die Polizei eben zu 80% Golden Dawn gewählt hat und dass in bestimmten Gegenden von Athen diese Zusammenarbeit, dass vor allem die Jagd auf Migranten angeht, tatsächlich stattfindet. Das wurde auch dokumentiert. Auch in den Berichten von Amnesty International sind einige Fälle auf jeden Fall dokumentiert. Insofern, also jetzt, man daran ruft, man wird weiter geleitet an Golden Dawn. Ja, ich habe mir aus mehreren Artikeln mal gelesen. Okay. das wäre für mich jetzt eine neue Information, aber wie gesagt, das ist glaubwürdig. Ja. Ich habe vorhin die Strategie der Spannung angesprochen. Griechenland war ja auch mit in diesem Vladimir-Netzwerk. Das war damals was bekannt, früher, vor 90, als bekannt wurde mit Gladio. Und davor ist da was bekannt von Zusammenarbeit zwischen diesem Netzwerk und Rosendorn. Und sind jetzt Geheimdienstverflechtungen ans Tageslicht gekommen. Also, nee, das ist das. Also das mit der Strategie der Spannung habe ich eigentlich nur erwähnt, ein bisschen zu schildern, wie gerade so die Debatte in Griechenland, also wie gerade die letzten Ereignisse ein bisschen interpretiert worden und eingeordnet werden von einigen Beobachtern. Es gibt Elemente, die daran erinnern, natürlich kann man die Situation jetzt nicht mit der Situation in den 70ern vergleichen. Es gibt auf jeden Fall Elemente, die daran erinnern, aber es ist momentan, hab ich persönlich das Gefühl, dass auch viele Leute auch desorientiert sind, was das angeht. Also wer dahinter, welche Kräfte hinter eine solche Strategie stecken könnten. Deshalb wird einfach so dadurch eine Situation, es wird versucht, durch diesen Begriff so ein bisschen die Situation zu beschreiben, die bis jetzt noch nicht ganz klar ist, weil es ist auch klar, dass wenn das wirklich eine Strategie der Spannung, wie es damals war, dass auch irgendwelche europäische, also nicht, also müsste auch in irgendeiner Weise auch, ich weiß nicht, welche europäische Institutionen auch daran beteiligt sein, in irgendeiner Form, das kann ich mir beim besten Willen gerade ja nicht vorstellen. Also, das ist einfach jetzt nur meine Einschätzung und als Strategie der Spannung wird auch so ein bisschen so dieser Diskurs auch beschrieben, gezielte Kriminalisierung der Linke, um auch so einen gesellschaftlichen Konsens zu erzeugen, dass es sich gegen die Linke richtet und bereit für eine Autorität. Ja genau, das habe ich gesagt, es wird sehr, ich habe das mehrmals gelesen, dass es gesprochen wird, dass Griechenland irgendwie, also man macht diese Vergleiche mit den 70er, mit den 80er Jahren und so weiter, man spricht nicht so sehr von der Gefahr einer Diktatur, aber schon eher so von einer autoritären Demokratie, von einer autoritären Demokratie. So werden die Zeichen, die jetzt gesetzt werden, auch von einigen Leuten gedeutet. Ja, meine Frage ist jetzt ein bisschen umfangreicher. Also du hast ja schon gesagt, dass 80% der Polizei die AfD wählen, was ja schon eigentlich zeigt, dass dem Staat die Exekutive schon wegbricht. Und da stellt sich natürlich erstens mal die Frage, wo steht die Judikative? Und ja, und dann stellt sich für mich auch in dem Zusammenhang die Frage, du hast ja gemeint, also die Nazis sprechen ja die ganze Zeit von ihrem Bürgerkriegsszenario und Spaltung der Gesellschaft, die ja aber angesichts, wenn man sich die Wahlumfragen angeht, diese Spaltung der Gesellschaft ist ja schon da, aber mit diesem Bürgerkriegsszenario, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die wollen es tatsächlich darauf hinaustreiben, auf ein bürgerkriegsähnliches Szenario, um sich eben dann daraus sozusagen, ja, um sich damit auch stärken zu können, als Ordnungshüter, als durchsetzende Kraft. Oder die inszenieren, also oder die schüren diese Angst und die inszenieren diese Spannung, um die Neodemokratie und so vor sich herzutreiben, damit die dann entsprechend mit den Linken aufräumen und es damit dann vielleicht für sie einfacher ist oder eben dann halt auch diese Neodemokratie halt eben ihre Position besetzt zum Teil. Ja. Natürlich ja, die ganz große Frage, und ich glaube, das ist genau das, was gerade auch diskutiert wird und wo eben große Desorientierung dadurch auch herrscht, weil genau, also die Leute, die von Physik abdriften in die autoritäre Demokratie sprechen schon eher von Staaten, weniger von Golden Dawn. Also nicht, dass Golden Dawn jetzt dabei ist, die Macht zu übernehmen oder so, sondern dass das mehr oder weniger die Politik des Staates spielt ja in die Hände und gleichzeitig benutzt sie sozusagen. Ne? Also aber das schon diesen Status quo einfach zu behalten, Politik so mit einer konservativen Regierung, obwohl auch zwei sozialdemokratische Parteien jetzt gerade dabei daran beteiligt sind an der Koalition. Genau, also diese konservativen und rechtskonservative Konsens zu stärken, damit eben die Nähe Demokratie an der Macht bleibt. Ja, also das wird in diese Richtung gedeutet, dass der gesamte Staatsapparat gerade so Bürgerkriegsszenario konstruiert und dann wahrscheinlich auch provoziert im Sinne, dass also wenn das weitergeht mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik auf der einen Seite und mit der Repression auf der anderen, wird es irgendwann wahrscheinlich eine Reaktion geben und wird das der soziale Konflikt dann explodieren und dann wird natürlich das als Rechtfertigung für eine autoritäre Wende genommen werden. Das ist wirklich ein Moment, in diesem letzten Monat, wenn man so ein bisschen die Presse scannt, Blogs und so weiter, das habe ich schon mehrmals gesagt, es herrscht auf jeden Fall große Verwirrung, was das angeht. Und es gibt natürlich, weil wir wollen gerne irgendwie so diese verschwörungstheoretische Ecke gedrängt werden. Und deshalb ist man sehr vorsichtig, man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ganz klar, dass diese Reduzierungswelle gerade jetzt hat eigentlich viele überrascht, weil die gerade so hart und schnell gekommen ist. Und es werden natürlich jetzt Erklärungsmuster gesucht. Zu deiner ersten Frage, ich habe vorhin erwähnt, also jetzt werden wir sehen, also von vor einigen Tagen ist auch die Nachricht, dass genau in Bezug auf diese kleineren Attentate, die es gab, hat ein Regierungssprecher auch Richter irgendwie attackiert und auch gesagt, dass die nicht streng genug mit der Verfolgung von Linken und Anarchisten und gewalttätige Störenfriede umgehen und dass sich die Justiz auch viel mehr so sozusagen auf Linie stellen muss mit der Regierung. Ein anderes Beispiel, auf das ich vorhin nicht eingegangen bin, weil es ist was anderes, aber auch ein interessantes Beispiel war dieser Prozess wegen Aufstachelung zum Rassenhass gegen Konstantinus Plevis, der dieses Buch geschrieben hat, Juden die ganze Wahrheit, in dem er behauptet, also die Grundthese ist, dass die Deutschen leider ihren Job damals nicht zu Ende geführt haben und er äußert Bedauern dafür und dieser Mann wurde eben von zwei NGOs vor Gericht gezogen, wegen Aufstattung und so weiter. Und der wurde in erster Instanz schuldig gesprochen, in zweiter Instanz aber freigesprochen. Und ich habe mit einer Prozessbeobachtung von einer der beiden NGOs von Greek Health and Monitor gesprochen, die über diesen zweiten Prozess in der zweiten Instanz erzählt hat und indem sie meinte, dass sogar die Staatsanwälte genauso antisemitisch argumentiert haben wie die Verteidiger. Sozusagen, dass also sie war absolut geschockt davon, wie eben dieser antisemitische Diskurs absolut zum es ist die Regel, es ist keine andere Diskurs vorgesehen. Und ich meine, das ist also Antisemitismus und also ich in Bezug auf Rassismus kann man nicht viel sagen, weil also bisher gab es auch keine der Täter, die für rassistische Attacken, ich will jetzt nicht irgendwas falsch sagen, aber bisher gab es, glaube ich, keine entschuldige Verurteilung von der von irgendwelchen rassistischen Attacken. Also nicht, dass ich wüsste. Und genau, dass diese rassistische Gewalt nicht verfolgt wird, auf der einen Seite, und eben, dass diese, also das ist jetzt ein Beispiel in einem Prozess wegen Antisemitismus, aber das gehört irgendwie sozusagen dem ganzen System. Und bei diesem Prozess, er wurde dann freigesprochen, und dann ging der Angeklagte selbst gegen diese zwei NGOs juristisch vor, und da hat er zum Glück verloren, aber es gab auch einen Prozess dazu, also das war zum Beispiel ein sehr eindeutiges Beispiel. Und jetzt, wie jetzt mit den Angeklagten Linken und Anarchisten umgehen wird, wird sich zeigen, weil das ist jetzt alles noch offen. Und, also bisher sind einige Leute schon freigelassen worden, aber es steht an der Stelle der Prozesse auch. Kennst du den Brief von Antifa negativ, an die konkret? Nein, ich kenne nur diese Redebeitrag, den sie jener irgendwie. Vielleicht ist das gleich, weiß ich nicht. So, dann nimmt er auch Bezug auf die Jungle-Berichterstattung. Ja. Sehr kritisch. Ja? Nee, das kenne ich nicht. Kann ich dir gerne dann nochmal zeigen. Okay, ja, interessant. Nein, sie haben diese letzte Zitate, das ich gemacht habe, war von denen, aber die haben diese Rede, also die hatten so bei einer Veranstaltung in Jena, wo es zum NSU und so ging, haben sie auch also eine Rede bei Rasmus gehalten. Und genau, wo sie, also ich fand es sehr, sehr gut und sehr treffend, was die beschreiben der richtigen Situation in Bezug auf Faschismus und Antisemitismus so angeht. Und geht aber nicht gern. Ich habe gestern einen Radio-Vortrag gehört von Karl-Heinz Roth, aber nicht komplett. Ich weiß nicht, auch nicht hundertprozentig, ob er es war, aber irgendwie 99 Rätselbruch sicher, weil am Ende wurde auch abgeschaltet mit einer anderen Sendung, also war hier ein Polo-Radio. Wahrscheinlich findet man es im Netz oder unter freier Radios. Und er hat ja ein Buch über Griechenland geschrieben, was jetzt. Ich glaube, das war ein Vortrag in Berlin, ne? Habe ich hatten sich einfach treu in Griechenland gerüstet. Und so, auch auf anderen Seiten noch. Ja, und zur Syriza sagte er, ja, wenn sie noch eben ein halbes, dreiviertel Jahr, dann wird sie eine normale Partei, weil sie diesen Spagat nicht schaffen kann. Zwischen Basisarbeit, Vernetzung, alle irgendwie integrieren und gleichzeitig Parlamentspolitik machen. Und seine zweite These war eben, ja, die europäische Peripherie, Griechenland und andere, können das alleine nicht schaffen, es müsste vom Kern Frankreich, Deutschland, Österreich, von diesem relativ gut dastehen. Also, es gibt da ja bei uns auch viele Arme und so, es gibt ja überhaupt nicht die große Zahl von Gewinnern, es ist bloß relativ im Vergleich zu ja, europäischen. Südeuropa. Also, wenn von dort nichts kommt, also von der Linke dort, meinst du? Von der Linke, ja. Von hier. Ja, ich weiß. Ja. Dann ist die Situation nicht zu schaffen. Sie waren dann mit so einer Gewerkschaftsdelegation, das kam an diesem Vortrag im September in Griechenland. Also, ich glaube, also ich fahre mit diesem Vortrag vor, ich habe ihn nicht von Anfang an gehört. Würden Sie das auch so sehen oder würden Sie darüber also, sprechen? Dass Syriza zu einer normalen Partei wird, also für mich ist Syriza schon jetzt eine normale Partei, also ich war noch nie eine nicht normale Partei, sagen wir so. Und, das ist immer die Frage, Partei oder Bewegung? Ja, also wie Partei. Das war schon immer, aber ich meine, was stimmt ist, dass ich schon, auch zum Beispiel, als wir dort waren, haben wir so also ich war sehr überrascht davon, dass viele Anarchisten, die wir da kennengelernt haben, die auch so mit uns zusammengearbeitet haben, Anarchisten, Antiatolien, man hätte nie gedacht, dass die wählen gehen und was, viele haben sie gesagt, wir haben das Syriza gewählt, so damals total verständlich finde ich in so einer Situation, aber ich habe nicht so den Eindruck, dass Syriza als eine Bewegung wahrgenommen wurde, also dass schon eine Partei, dass es schon eine Partei ist, die hat schon auf jeden Fall eine Präsenz in der Bewegung und so, aber ich würde sie jetzt nicht als etwas anderes bezeichnen. Es ist natürlich ein neues Phänomen, und, aber ja, also deshalb habe ich mir die Frage nie gestellt zu dem Spagat oder weil ja, die zweite Frage. Ja, die zweite Frage ist so, zur Linke, ob hier Südeuropa von dort. Ja, ich weiß nicht so genau, was Südeuropa eigentlich bedeuten soll, weil es gibt so verschiedene Situationen. Es gibt Griechenland, es gibt Italien mit Spanien und was stimmt ist, dass gerade und in den letzten Jahr auch Versuche gab, Versuche der Vernetzung gab, oder zumindest auch Debatten darüber gab, wo die Linke oder die verschiedenen linken Bewegungen versucht haben, sich weniger national zu definieren und sich als Teil eines etwas Größeres zu begreifen. Also ich war zum Beispiel im Dezember in Rom und ich habe da in der Reportage über die Hausbesetzungen gemacht, ich habe eine neue Welt von Hausbesetzungen in Rom von Studenten, auch von ganz normalen Leuten, Familien und so, weil da auch die Krise sich ziemlich verschärft hat, die Leute verlieren ihre Wohnungen etc. Und ich habe da mit so Aktivisten von allen diesen besetzten Häusern gesprochen und sie sagen zum Beispiel, wir sehen uns nicht als jetzt hier die italienischen Hausbesetzer, wir sind Teile des urbanen europäischen Prekariats. ich fand erstmal so, was will er mir damit sagen, aber auf der anderen Seite fand ich es auch interessant, dass versucht wird, den Diskurs ein bisschen anders zu führen, so der Diskurs um Selbstorganisation, Kampf gegen die Krise. Es ist natürlich, ich sehe da, glaube ich, nicht so optimistisch, was das angeht, ob eine mögliche so Vernetzung und gemeinsame Organisierung gelingen wird, weil es jeder überall, ob in Griechenland oder Deutschland oder Italien nur, erstmal eine total verstrittene Linke, die sich sehr so, wo es sehr oft darum geht, sich so Nabel schaut so, und so die eigenen Konflikte irgendwie. Optimistisch war man nicht, ja. Sagte nur, dass als eine mögliche Lösung. Ja, aber dafür müssen die Bedingungen irgendwie dann auch gegeben werden. Aber ich sehe eigentlich nicht außer, ja, vielleicht, also mehr als aus Kerneuropa sehe ich vielleicht mehr Potenzial eher so aus Südeuropa, wenn man zu dieser Kategorie befassen will, so, weil eben da die materiellen Verhältnisse, die materiellen Bedingungen ganz anders aus sind als hier. Also da haben die Leute zu tun mit einer gesellschaftlichen Situation, mit einer sozialen Situation, die ganz anders ist als hier. Also, ja. Deshalb, keine Ahnung, also ich glaube da. Heute war noch in den Nachrichten, dass die Regierung die streikenden Fahrer verpflichtet hat, irgendwie. Wie sieht das dann aus? Die verlieren ihren Job? Was denn? Ja, also das kommunal ist das über für der Tätigkeit. Aber nee, also das ist auch, was ich vorhin angesprochen habe, dass deswegen, es ist nicht nur ein Angriff, der gerade so auf linke Anarchisten oder Molotow, Koppel, Bauer irgendwie stattfindet, das sind nicht nur die sind vielleicht die ersten, die einfachsten Ziele, weil klar, die sind bekannt, die kennt man und da weiß man schon, wo man sie findet, aber es ist eine groß angelegte Aktion, die das Ziel hat, so eben Kritik und Widerstand in jeder Form zu schwächen. Eben auch Streiks und jetzt aus, wenn halt die wirtschaftliche Situation in Griechenland so beschissen ist und Griechenland gleichzeitig immer trotzdem halt Außengrenze EU mit mehr und so, das ist klar, dass dort immer viel mehr Flüchtlinge in die EU kamen als in anderen Ländern und sowas. Wie ist denn da jetzt die Haltung der EU dazu? Unter den Bedingungen gibt's da, also wird da überhaupt drüber gesprochen, dass vielleicht dann sagt, okay, man setzt das Dublin 2 oder 3 Abkommen dafür irgendwie oder gar nicht. Das nicht und den ganzen Gegenteil, also dieses Grundprinzip des Dublin 2 wird gar nicht in Frage gestellt. Es gab, und ich glaube, da ist man hier auch unterdonnen dazu. Jetzt was zum Beispiel Deutschland angeht und so, also es gibt immer wieder irgendwelche Treffen, die zu diesem Thema stattfinden und es wird an irgendwelchen Randaspekte, zu irgendwelchen Randaspekten gearbeitet, zum Beispiel in Deutschland und viele andere EU-Länder haben die Abschiebungen nach Griechenland ausgesetzt. Deutschland hat bis 2014 verlängert, glaube ich, und auch andere Länder, also jetzt weiß ich nicht genau die Liste, aber auf jeden Fall, weil eben dort die Situation so katastrophal ist, es werden keine Flüchtlinge mehr da abgeschoben, weil eben die Asylstandards nicht den europäischen Vorstellungen entsprechen. Aber solange eben dieses Prinzip bestehen bleibt und solange die Aufnahme der Flüchtlinge nicht gleichmäßig verteilt wird, zwischen den europäischen Ländern, dann wird sich daran überhaupt nichts ändern. Ganz im Gegenteil, es wird weiterhin wird festgehalten und wenn es darum geht, irgendwelche irgendwelche Abwehrmaßnahmen durchzusetzen, da stellt die EU ohne Probleme Mittel zur Verfügung und bedingungslos im Gegensatz zu anderen Situationen und im Gegensatz zu anderen Politik, die sie gegenüber Griechenland betreibt. Also das scheint auf jeden Fall eine Priorität der EU, dass die Situation so bleibt, dass die Grenzländer erstmal, weil das zeigt auch Erfolge, auch in Deutschland sind also die Asylanträge in Deutschland sind auch extrem gesunken und das ist natürlich auch ein Erfolg von dieser Politik. Neulich, glaube ich, letzte Woche ist auch ein Bericht von jemandem, weil es vorhin rauskam, zum Beispiel Italien hat nicht die Aussetzung, die Abschiebungen nach Griechenland gestoppt, ganz im Gegenteil, es wurde detaillierter Bericht darüber, dass sogar auch Minderjährige ohne Begleitung darüber schon nach Griechenland abgeschoben werden. Und, also die Länder, die an der Außengrenze sind, die gehen nochmal härter um mit Schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Das wäre gut.